Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Zum 85. Geburtstag von Michael Heldtau wiederholen wir heute eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg aus dem Jahr 1979. Die kleine Komödie von Arthur Schnitzler mit Michael Heldtau und Christiane Hörbiger. In der Hörspielfassung dieser Briefnovelle Schnitzlers verkörpert Michael Heldtau einen schon etwas älteren, wohlhabenden Mann, der sich, um Neues zu erleben, als armer Dichter ausgibt. Und der einer Schauspielerin begegnet, die ihrerseits vorgibt, eine einfache Kunststickerin zu sein. Beide berichten in Briefen an ihre Freunde über den Verlauf ihrer Beziehung, einer, wie Schnitzlers Novelle auch heißt, kleinen Komödie. Mein lieber Theodor, besten Dank für deinen Brief aus Neapel. Mensch, wie beneide ich dich. Wie hat mir das entgegengesprüht und geglüht aus deinen Zeilen. Was für ein Leben lebst du? Du verstehst dich eben aufs Alleinsein. Und wenn du eine Stunde ins Blaue hineinschaust, hast du mehr hinter dir, als wenn unser einer ein Jahr lang herumabenteuert. Ich bitte dich recht schön, nenn meinen Zustand hier in Wien nicht Weltschmerz. Es ist ein ganz gemeiner Ich-Schmerz, aber nein, nicht einmal das. Langeweile ist's. Nichts weiter. Ich kann es mir nicht verhehlen, dass mir die Welt und ihre Leiden vollkommen egal sind. Neulich bin ich durch den Fritz im Schreiben unterbrochen worden. Herr im Himmel, war das wieder ein Abend. Und ich wollte damals lustig sein. Ich trank und ich bekam Kopfweh statt einen Rausch. Seine Geliebte kokettierte mit mir, es machte mich zornig, statt mich zu amüsieren. Eine Leere, sag ich dir. Na, es steht fest, um mich aufzurütteln, muss etwas ganz Besonderes kommen. Ob ich aber dieses ganz Besondere überhaupt noch auffassen kann? Wenn es schon die Güte haben sollte, zu erscheinen. Und dann wird mich jedenfalls der Zweifel plagen, ist dieses Besondere nicht das Gewöhnliche in irgendeiner Verkleidung, die zu durchschauen ich schon zu stupid bin. Siehst du, jetzt kommt der Moment, wo ich es bedauere, kein Talent, aber auch zu gar nichts ein Talent zu haben. Ich erinnere mich jetzt mit einer Art Beschämung an die Zeit, wo ich zuweilen über dich lächelte, weil du Talent hattest. Das kam mir so gar nicht schick vor. Und ich hatte eine souveräne Verachtung für alle Leute, die etwas leisten wollten. Und jetzt, ich sag dir, wenn ich nur Porträts malen könnte, wäre ich schon glücklich. Das Fotografieren habe ich nämlich ganz aufgegeben. Nicht einmal darin habe ich zu was gebracht. Meine letzten zwei Kunstwerke waren der Kahlenberg vom Leopoldiberg gesehen und der Leopoldiberg vom Kahlenberg aus gesehen. Und schau, jetzt ist mir mein einziges bescheidenes Talent verloren gegangen, mich zu unterhalten. Ja, ich vermeide ängstlich jede Gelegenheit, wo es noch möglich wäre, weil mich die letzten Enttäuschungen verstimmt haben. Kopfweh statt Rausch. Das ist so die Signatur meiner ganzen Existenz. Also nur natürlich, dass ich mich vor dem Wein hüte. Heute ist Sonntag. Und jetzt, während ich auf meinem Divan lümmle und diese Zeilen mit Bleistift kritzle, sind sie alle beim Rennen unten. Um zwei hat der Fritz heraufgeschickt, ob ich nicht vielleicht doch mit hinunter möchte. Bin zum Fenster gegangen und habe ihm abgewunken. Und dann ist er mit dem Fiaker davongesaust und der Stangelberger, sein Kutscher, wie er mich im Morgenanzug beim Fenster lehnen sieht, kneift ein Auge zu und denkt sich, aha, ein nächtliches Abenteuer, das sich bis zum nächsten Mittag ausdehnt. Oh, wo sind die Zeiten, dass der Stangelberger recht gehabt hätte? Jetzt ist 5, noch ziemlich heiß und meine Rouleaus sind heruntergelassen. Und ganz still, ganz still. Nach Tisch habe ich eine Stunde geschlafen und jetzt werde ich mich anziehen und als gemeiner Fußgänger hinunter in den Prater und die Rückfahrt vom Derby anschauen. Erinnerst du dich noch an den schönen 1. Mai? Mit den zwei süßen Geschöpferln da unten. Sind jetzt 10 Jahre her. Damals sind wir den zwei Muppibusserln volle 1,5 Stunden nachgestiegen, bis die Mama verloren gegangen ist. Und dann haben wir ihnen den Weg gezeigt. Erinnerst du dich? Allerdings haben sie den Weg schon gekannt. Heute sollte mir einer vorschlagen, einem weiblichen Wesen 1,5 Stunden nachzulaufen. Wo ist die, für die ich solch eines Opfers fähig wäre? Auf dem Konstantinhügel habe ich Rendezvous mit Fritz, Weidenthaler und so weiter. Natürlich, die Weiber dabei. Ich gehe nicht hin. Soll die Mietze den Fritz mit wem anderen betrügen? Kommt er doch sicher viel mehr aufs Betrügen an als auf mich. Nein, nicht auf den Konstantinhügel. In den Wurstelbrater gehe ich heute, mich so recht ankanaillieren. Und dann gehe ich in den Velocipet-Zirkus, wo die käuflichen Damen mit den 7-farbigen Strümpfen herumradeln. Und dann gehe ich zum Wahrsager und zum Preuscher samt Extrakabinett und zum Kalafati. Servus, mein Lieber. Schreib mir was. Und ich lasse die schönen Neapolitanerinnen grüßen. Dein Alfred. Meine liebe, gute Helene. Also eine große Neuigkeit. Ich muss sie dir sofort nach Paris schreiben. Du ahnst es schon. Mit dem Emil ist es nämlich aus. Nun ja, es macht doch immer ein bisschen traurig. Denn der Abschied ist nun einmal doch ein Abschied. Und das Adieu sagen, Adieu auf immer da, ist eine große Melancholie. Aber wenn ich gerade nicht dran denke, befinde ich mich eigentlich viel wohler als in der ganzen letzten Zeit. Es waren nämlich sehr unangenehme Tage, diese letzten, bevor es zum Bruche kam. Ich habe es schon lange bemerkt, wie ich dir ja neulich schrieb, meine gute Helene. Wenn er abends zu mir kommen sollte, absagen. 2 in einer Woche. Und dann hat er mich öfters allein in Prater fahren lassen und mich sogar ins Theater geschickt, ohne dass er drin war. Na, das kennt man. Das ist dann schon nicht mehr die wahre Liebe. Ich nehme es ihm nicht übel, denn ich habe in der letzten Zeit wirklich schon gar nicht mehr für ihn geschwärmt. Aber ich muss dir doch das Ganze erzählen, wie es schließlich gekommen ist. Letzten Dienstag, also heute vor 8 Tagen, kommt wieder so ein Brief von ihm. Abends um 7:30. Er kann nicht erscheinen. Morgen zu Mittag wird er so frei sein, zu fragen, wie ich geruht. Du weißt, er hat immer solche Höflichkeitsformeln gehabt, was mir sehr gut gefallen hat. Nie was Rohes. Nie. Immer als wenn er mir höchstens die Hand küssen dürfte. Ja, ein schöner Abend war es auch. Ich eine fürchterliche Langweil vor mir. Da denke ich mir, nimmst dir einen Wagen und fährst spazieren. Es war schon 9:30, also ich nehme mir einfach den Mantel um und lauf hinunter. Und wie ich dann um den Ring fahre, wird mir riesig wohl. Die Luft war so angenehm, so mild. Und ich denke mir, es ist ganz gut, dass die ganze Geschichte endlich aus wird. In dem Moment waren mir alle Männer ganz gleichgültig. Ich lasse den Kutscher langsam fahren, steig beim Stadtpark aus, lass ihn nachfahren, steig beim Museum wieder ein und dann um den ganzen Quai und Ring herum. Und wie ich nach Hause komme, ist richtig 9 vorbei. Ich gemütlich hinauf. Da sagt mir die Lina, Fräulein, der gnädige Herr ist schon seit 1 Stunde drin. Was denke ich mir und gehe in den Salon. Da sitzt er richtig auf dem Divan mit dem Überzieher und klopft mit dem Spazierstock auf den Boden herum. Er schaut auf, wie ich hineinkomme und fragt, woher denn, mein Fräulein? Ganz ruhig. Ich erwidere darauf, der Wahrheit gemäß, denn zum Lügen war ja kein Grund. Nachdem du mir geschrieben hast, dass du nicht kommst, habe ich mir einen Wagen genommen und bin rund um den Ring gefahren, weil es so schön war. So, sagt er, steht auf und immer noch mit dem Überzieher spaziert er im Zimmer hin und her, ohne mich anzuschauen. Was hast denn, frage ich. Keine Antwort. Ich lasse ihn stehen und gehe in den Salon und höre noch alleweil drin auf und ablaufen. Ich gebe der Lina meinen Mantel und schicke sie um Zigaretten, weil mir meine ausgegangen sind. Und gehe wieder zum Emil hinein, weil es mir schließlich zu dumm war. Lieber Emil, sage ich, das vertrage ich nicht. Wenn es dir nicht recht ist, dass ich spazieren fahre, so sag's grad heraus. Liegt mir sowieso nichts dran. Im Übrigen, wenn du mir schreibst, dass du nicht kommst, so habe ich ja nicht die Verpflichtung, mich ins Zimmer einzusperren und Trübsal zu blasen. Jetzt fängt er plötzlich zu reden an, bleibt mitten im Zimmer stehen. Du hast recht, sagt er. Es kann nicht so weitergehen und ich kann es wirklich nicht über mich nehmen, von dir zu verlangen, dass du 3 Tage in jeder Woche allein zu Hause bleibst. Ich sehe das ein. Aha, denke ich mir und frage, also was willst du? Und warum schneidest du ein Gesicht? Und warum kommst du, wenn du mir abschreibst? Und warum schreibst du mir ab, wenn du dann doch kommst? Darauf sagt er, es war eine Zeit, Peppi, wo du sehr glücklich warst, wenn ich unerwartet gekommen bin. Das ist nun freilich vorbei. ich mach drauf einen Schnabel. Er setzt fort. Das ist der Lauf der Welt. Ich merke es schon lange. Und wenn ich nicht wüsste, dass es dich sehr wenig kränkt, würde ich dir wahrscheinlich seltener absagen. Aber ich vermute, dass du mich nicht allzu schwer entbehrst. Also so ungefähr war's. Und ich weiß nur, dass ich darauf gesagt habe, nachlaufen werde ich dir nicht. Das verlange ich auch nicht, meinte er. Im Gegenteil. Nun war es eigentlich beinahe heraus. Und ich sage, im Gegenteil? Das heißt wohl, es ist dir recht angenehm, dass ich dir nicht nachlaufe. Jetzt macht er eine ungeduldige Bewegung und stellt sich zum Fenster hin, mit dem Rücken zu mir. Dann murmelt er, verdreh mir doch nicht die Wörter im Mund. Auf das hin stelle ich mich ruhig zu ihm und sage, ach, sag's lieber grad heraus, was du mir mitzuteilen hast. Es hat ja sicher seinen Grund, dass du mir zuerst abschreibst und dann doch heraufkommst und jetzt so zuwider bist. Und wie ich so neben ihm stehe, nimmt er plötzlich meinen Kopf zwischen seine Hände und küsst mich auf die Stirn. Ich rühre mich nicht, lass es ruhig geschehen und sag nur leise, während er mich noch immer küsst, du kommst heute mir Adieu sagen. Da lässt er mich los. Was ist das für eine Idee? Fragt er mit einem gezwungenen Lächeln. Ich nehme seine beiden Hände und sage, sei doch froh, dass ich dir es so leicht mache. Du hättest es nicht bald so gut treffen können. Ja, freilich platzt er heraus, weil du selber froh darüber bist und weil du mich selber los sein möchtest. Und jetzt fängt er an, mir Vorwürfe zu machen, wie er schon lang merkt, dass ich ihn eigentlich nicht lieb hab und meine Zärtlichkeit ist eine Komödie und was weiß ich noch. Und es hätte nicht so kommen müssen, durchaus nicht, aber ein Mann merkt das schon und es ist schließlich kein Wunder, wenn man dann noch von anderer Seite gedrängt wird, dass man sich nach einer wahren Liebe sehnt und so fort. Ich war in einer Tour die Ruhige. Du hast ja ganz recht, sage ich. Aber ich glaube nicht, dass ich die Schuld trage. Und wahrscheinlich hast du sie auch nicht, sondern es hat ja schließlich so kommen müssen und das liegt in den Verhältnissen. Ich kann dir nur sagen, dass ich dich immer sehr lieb gehabt habe und dir wünsche, dass du ein Wesen findest, das dich so lieb hat, wie ich dich gehabt habe und das dich glücklich macht. Und so weiter, was man in solchen Fällen sagt. Aber ich habe in dem Moment gespürt, dass ich ihn wirklich sehr gern gehabt habe und dass so ein Abschied immer was Rührendes hat, auch wenn man sich schon lange darauf freut. Dann haben wir uns auf den Divan gesetzt und er zieht endlich den Überzieher aus und wir kommen so recht ins Plaudern. Und ich erzähle ihm, wie ich ihm treu gewesen bin die ganzen 2 Jahre und wie schön es überhaupt war. Und er sagt, er wird mir sein Leben lang dankbar sein für alle Güte und Zärtlichkeit, die ich ihm entgegengebracht habe. Und es ist eigentlich gar nicht wahr, dass man jemals aufhört, jemanden zu lieben. Und das sind eben wirklich nur die Verhältnisse. Und er wird für alle Fälle mein Freund bleiben. Und eben als wahrer Freund ist er aufrichtig und muss mir Adieu sagen. Und zieht mich an sich und streichelt mir die Haare und fängt wieder an, mich zu küssen, aber nicht nur die Stirne. Ich muss dir gestehen, ich habe sogar ein bisschen geweint, meine gute Helene. Du wirst es begreifen, nicht wahr? Und so ist es schließlich 12 Uhr geworden vor lauter Abschied nehmen. Und rührend war es, wie er später noch vor dem Divan gekniet ist und mir die Hand geküsst hat. Das ist meine letzte Erinnerung an ihn, denn während dem Handküssen bin ich eingeschlafen. Und wie ich mitten in der Nacht aufwache, ist er weg. Auf und davon. Na, und seither habe ich ihn nicht gesehen und habe nichts gehört und die Geschichte ist aus. Was sagst du? Und wenn du mich fragst, was ich mache oder machen will, ich weiß es selber nicht. Vorläufig bin ich ganz zufrieden. Ich ruhe mich aus, habe einen famosen Schlaf, rauche meine 20 Zigaretten im Tag und denke mir, wenn es nur immer so bliebe. Es ist eben alles nur Gewohnheit. Zwar sind es erst 8 Tage, aber wenn es nach mir geht, lebe ich den ganzen Sommer so. Ich lese jetzt den ganzen Tag Romane. Neulich einen, den empfehle ich dir wirklich an. Da steht etwas, was ich mir schon lange denke. Nämlich, dass eigentlich wir die anständigen Frauen sind. Jetzt bin ich neugierig, ob du mir einen so langen Brief schreiben wirst. Gruß und Kuss, deine alte Josephine. Lieber Freund und Dichter, ich hab mir's ja gedacht. Nicht ohne Grund bleibt man noch im Sommer in Neapel. Du drückst dich zwar so diskret aus, dass ich keine Ahnung habe, ob es sich um eine Prinzessin oder um eine Orangenverkäuferin handelt und ob der durch Olivenzweige glänzende Mond oder das Licht einer blauen Kristallampel Zeuge deiner Seligkeiten ist, aber das ist ja auch nebensächlich. Und diese Liebschaften in der Fremde haben ja einen so besonderen Reiz. Das Ende kommt so ungezwungen. Ja, was mich anbelangt, mein verehrter Theodor, kann ich dir kaum was Neues mitteilen. Es sei denn, dass ich noch einsamer geworden bin seit dem Derby-Tage, an welchem ich dir das letzte Mal schrieb. Du, damals bin ich richtig in den Wurstbrater gegangen, aber er war ekelhaft. Bevor Dampfbäder und Parfums ins niedere Volk gedrungen sind, werde ich mich kaum mit demselben befreunden können. Ich möchte ja so gern, dass es allen Menschen gut ging, aber ich frage nur, wenn die Glücklichen auch in einem Fort unglücklich darüber wären, dass es Unglückliche gibt, wo wären denn dann überhaupt die glücklichen Leute? Ja, glücklich. Das ist so gesagt. Ich gehöre zu der Sorte, die man dafür hält. Nämlich nach dem Wurstbrater bin ich doch noch auf den Konstantinhügel. Ach ja, ich dachte anfangs, der Kontrast müsse wirken. Ich machte mir das selbst möglichst deutlich. Siehst du, jetzt warst du unter lauter Menschen mit zerfransten Hosen, fettigen Hüten, die sich die ganze Woche gerackert haben und den muffigen Geruch ihrer Vorstadtwohnungen in den Haaren tragen. Und jetzt kommst du zu den wohlsanierten Herren in eleganten Sommerkostümen, die leise sprechen, heute früher Bad genommen haben, ägyptische Zigaretten rauchen, zu den Damen mit gepflegten rosigen Nägeln, welche schwarze Seidenstrümpfe tragen, die nach Violette de Parme duften und alle Gemeinheit nur in der Seele haben. Also wie gesagt, ich freue mich schon und komme hinauf und da in einem der Zelte sitzen sie richtig alle beisammen, Fritz und die Seine, Malkowski und die Seine, Weidenthaler allein. Und außerdem haben sie sich noch den Fellner mitgebracht, du kennst ihn ja, der den Girardi kopiert und krakauerische Couplets singt und überhaupt viel lustiger ist, als seine Nebenmenschen begreifen. Also da bin ich plötzlich unter ihnen und mache mir den Kontrast recht deutlich. Ich sauge den Duft ein, der von den knisternden Kleidern der Damen und ihren Haaren ausgeht. Ich berühre mit meinem Fuß die reizend chaussierten Füßerln. Ich höre dem Fellner zu Couplets singen und lach mit und erkläre mir, bist du wirklich ein lieber Kerl? Ich trinke mit der Kleinen vom Fritz-Bruderschaft, während er mir immerfort zuredet, na, gebt euch nur ein Busel, lächerlich unter Kameraden. Und ich lasse mir ein Busel geben und spüre ihre Zahnderl an meinen Lippen, was ja eigentlich sogar unter Kameraden nicht mehr egal ist. Und es wird später und unten warten die Fiaker. Und in einen setzt sich der Weidenthaler und der Malkowski mit seiner und der Fellner auf den Bock hinauf, als wenn es ein Witz wäre, dessen hätte er sonst zu Fuß in die Stadt müssen. Und in den zweiten ziehen mich Fritz und seine Donna, sie sitzt zwischen uns. Kurz, es war ungeheuer fidel und jetzt zum Prater hinaus. Wohin? Wir sollen noch ins Scheidel, da stehen aber schon die Sesseln auf den Tischen, die Kellner kehren aus. Bleibt also nur noch ein Nachtcafé. Weidenthaler und Fellner können nicht anders. Ich drücke ihnen freundlich die Hand und verlasse sie. Hierauf folgt ein langer, einsamer Spaziergang um den ganzen Ring. Der Morgen brach an, es war eine herrliche Luft. Und ich fühlte, das muss anders werden. Das geht nicht mehr so weiter. Diese Gesellschaft, dieser Ton, diese Hohlheit, diese Verblödung. Nein, nein, nein. Ich ging den Stadtpark entlang. Der erste Dämmerschein des Tages lag schon drüber. Da sind nun die Erinnerungen gekommen. An das, was ich Jugendliebe nenne, die zu irgendeinem kleinen Mädel aus der Vorstadt, die bei Tag im Geschäft ist und die nichts anderes will als einen Ausflug am Sonntag oder einen Abend beim Volkssänger oder einen Sitz auf der dritten Galerie zu der neuen Operette oder ein Bracelet um einen Gulden. Wie das damals schön war. Diese Sehnsucht lehrt mich, dass ich jünger bin, als ich dachte. Und darum befinde ich mich eigentlich wohler als in der letzten Zeit. Wer weiß, ob du mit deiner Neapolitaner Liebe nicht mitschuldig bist an dieser Erkenntnis. Es ist spät geworden, mein Lieber. Ich habe dir 3 Stunden lang geschrieben. Nun gehe ich auf die Straße hinunter, bummeln. Wer weiß. Liegen Abenteuer in der Luft. Durch mein offenes Fenster weht ein Abendduft herein, der mich um 10 Jahre jünger und dümmer macht. Und jetzt? Im Fünfhaus oder in der Alser Vorstadt steckt vielleicht eben vor einem einfachen Holzrahmenspiegel ein 16-jähriges Jungfräulein eine Blume an die Brust, ohne zu ahnen, dass sie für mich bestimmt ist. Lebe wohl, dein treuer Alfred. Meine liebe Helene, du fragst mich, was es Neues gibt. Nun, seit ich den letzten Brief an dich geschrieben, bin ich überhaupt kaum vor die Tür gekommen. Ich bin ein paar Mal spazieren gefahren und auch im Theater war ich. Sogar gestern erst. Weißt wo? Balkon, erste Reihe. Wo man doch eigentlich weniger geniert ist als unten. Und die Komödie hat eine so große Zugkraft, obwohl es schon 6 Wochen geben, war es noch ausverkauft. Ja, sogar nobles Publikum. Viele Bekannte, unten in der ersten Reihe einige nette Leute. Und bei der Gelegenheit habe ich mich geprüft, wie es eigentlich mit mir steht. Weißt du, ich habe sie so Revue passieren lassen, die ganze erste Reihe. Und das war ganz merkwürdig. In der letzten Zeit vom Emil hat mir doch ab und zu der oder jener gut gefallen. Einmal sogar, wie ich dir heute im Vertrauen sagen kann, einer deiner Einstigen, der Karl Zabelberger, der wirklich ein nettes Gesicht hat, wenn auch sonst nicht viel an ihm ist. Und unter anderem war im Parkett auch der Zabelberger Karl, welcher mich aber kalt ließ, wie ich dir gar nicht schildern kann. Neben ihm ist ein Freund von ihm gesessen, den ich auch gekannt habe, weiß aber seinen Namen nicht. Sehr schick. Schicker als der Karl eigentlich. Dann ein Dragoner-Freiwilliger, nicht übel. Dann der Baron Zenger, lang, fad, hat geschlafen während dem Stück. Dann 2 Fremde, offenbar Rumänen oder Italiener. Schwarz, mit sehr weißen Zähnen und sehr elegant. Dann auch noch ein älterer Herr, den ich vom Sehen kenne und der mir auch sonst ganz gut gefallen hat. Aber was soll ich dir viel erzählen? Ich habe mir die Frage vorgelegt, wer von den allen hätte jetzt eine Chance bei dir? Und die Antwort, zu meiner Verwunderung, war keiner. Und mit dem Logenpublikum ist es mir auch nicht besser ergangen. Ich sag dir, ich habe mich so gefreut auf mein Nachtmahl zu Hause, allein, das ich mir bestellt gehabt habe, mit dem einen Gedeck und dem ruhigen Einschlafen darauf. Der Girardi war großartig. Mir ist übrigens vorgekommen, er hat mich heraufgegrüßt. Sonst bin ich ziemlich unbemerkt geblieben. Also wie es aus war, gehe ich hinunter, wie alle. Und es war ein schöner, warmer Abend. Und da habe ich mich wieder so deutlich erinnern müssen, wie ich aus dem Bühnentor hinten herausgekrochen bin vor so, na, vor etlichen Jahren. Und wie der Anton mich abgeholt hat. Es ist überhaupt unglaublich, was einem alles einfällt an diesen Abenden. Wenn man so in die frische Luft kommt, heraus aus dem Theatergeruch. So gut kann ich mir so ein Abenteuer aus der damaligen Zeit denken, wo ich sogar vor Glück habe weinen können. Ich bin bei Gott nicht so alt dazu. An mir kann es nicht liegen. Es muss halt was Neues kommen. Das ist klar, so ein Jugenderlebnis. Dann werde ich schon wieder jung und nehme es mit allen Flitscherln von 16 und 17 auf. Ein interessanter Mensch müsste sein. Einen hat der Emil vor ein paar Monaten mitgebracht. Das heißt, einen sogenannten interessanten Künstler. Aber der war fad. Hat genauso ausgeschaut wie die anderen. Nur, dass er weniger geredet und immer gesagt hat, er hat Kopfweh. So einen Künstler meine ich auch nicht, sondern ich denke mir einen wirklichen, ohne Kopfweh, ungeheuer lebendig, meinetwegen mit sehr langen Haaren und ohne Geld. Kurzum, ein Künstler, wie in den früheren Romanen. Ja, so einer hätte gestern Abend Chancen gehabt. Aber frag die Künstler, wo sie gestern Abend waren. Und wer weiß, ob sich einer an mich herangetraut hätte. Einer von denen, wie ich sie meinte, wenn er mich gesehen hätte, mit meinem ganzen Putz und die blauen Steine in die Ohren. Und gepudert war ich auch und sogar ein bisschen geschminkt. Und wie ich mich so anschaue im Spiegel, jetzt, wo ich im Negligé bin, so muss ich mir selbst zugestehen, dass ich gar nicht so ohne bin. Auch ohne Schmink und Puder. Wäre ein hübscher Versuch, einmal so auf Eroberungen auszugehen, wie? Es ist mir auch im Ernst weniger ums Bravsein. In Wirklichkeit sehne ich mich nach irgendeiner großartigen Abwechslung. Weißt, dass ich schon daran gedacht habe, nach Paris zu kommen? Aber allein, wie schaut es aus? Und den Nächstbesten, nein, nein. Und wahrhaftig, auf die Leute, die nach Paris reisen können, gerade auf die habe ich jetzt gar keine Schneid. Hast du den Roman gelesen, den dir die Lina eingepackt hat? Schreibe dies und noch viel anderes deiner treuen Peppi. PS, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen, mein Lieber. Heute gibt's was zu erzählen. Bin wieder jung. Nun, ich nehme es dir nicht übel, dass du mich nicht verstehst. Es war am Sonntag. Ich hatte eine tolle Idee. Ich hatte Lust, mich zu verkleiden. Ich wollte einmal ein anderer sein, weil ich mich mit mir selbst langweilte. So zog ich mir einen Samtrock an, nahm einen liegenden Kragen, eine fliegende Krawatte, setzte einen weichen Hut auf, ließ meine Handschuhe zu Hause und spazierte so davon. Du hast keine Ahnung, wie verkleidet ich mir vorkam. Ich sah aus wie ein Armstreicher. Es war freilich nicht die Lust der Maskerade allein. Ich verband einen bestimmten Zweck damit. Ich wollte die Gewissheit haben, dass ich eine eventuelle Eroberung nicht etwa dem Glauben an meine Zahlungsfähigkeit und an meinen Schneider verdankte. Ich änderte auch meinen Gang. Stell dir nur vor, einen weichen Hut ganz eingetäpscht und eine lose Halsbinde. Um 3 Uhr kam ich zur Linie und da lehne ich mich ein paar Augenblicke an einen Laternenpfahl, zünd meine Zigarette an und schaue mir die braven Bürgersleute und die Liebespaare an, die vorbeispazieren. Da sehe ich plötzlich was ganz Entzückendes. Ein Mädel, nicht mehr ganz jung, das heißt 2 oder 23, wundervoll und ganz allein. Wie sie an mir vorübergeht, sieht sie mich groß an und lächelt. Da wendet sie sich um, geht sogar zurück an mir vorbei, ohne mich anzuschauen, nur 20 Schritte, dann wendet sie sich wieder um. Ah, ein Rendezvous. Nur ich hab Zeit und warte mit. Das Unglaubliche geschieht und dieses Wesen wartet vergeblich. Über die allererste Jugend und Gottlob auch die allererste Unschuld hinaus. Kleine verräterische Falten um die Augen und einen Zug um den Mund, der erst kommt, wenn man Vieh geküsst und gebissen hat. Und er kam nicht. Ich schaue ihr zu, spazieren gehen. Sie kümmert sich kaum um mich. Wobei wohl etwas Koketterie war. Und endlich, nach etwa 10 Minuten, verzieht sie halb ärgerlich, halb verächtlich den Mund und nimmt einen eiligen Schritt, aber nicht in die Stadt zurück, sondern hinaus gegen die Währinger Hauptstraße. Da gehe ich ihr nach. Und ohne eine Sekunde zu verlieren, versuche ich mein Glück. Sag ein paar belanglose Worte, sie darauf sich nach mir umwenden, beinahe finster. Was wollen denn Sie? Ich ließ mich nicht abschrecken, und ein Gespräch war bald im Gange. Sie hatte die Absicht, just aufs Land hinauszugehen, weil es überhaupt mehr auf die gute Luft ankäme als auf ihn. Und von ihr aus könnte ich schon neben ihr weiterspazieren, wenn es mir Vergnügen machte. Wie sie mich fragte, was sind Sie denn eigentlich? Antwortete ich, raten Sie. Ja, was soll es denn sein, meint sie? Ein Künstler. Und was für einer, frage ich. Ich war wahrhaftig neugierig. Dichter, sagt sie plötzlich ganz bestimmt. Ich schaue sie mit einem Blick an, der hieß, du bist nicht nur ein sehr hübsches, sondern auch ein sehr gescheites Mädel. Na, habe ich es erraten, sagt sie lächelnd. Ach, jetzt fing ein vergnügtes Lügen an. Es ist unglaublich, was ich alles erzählt habe. Es muss aber nicht nur interessant, sondern auch glaubwürdig gewesen sein, denn sie lauschte geradezu andächtig. Und mit einem Mal waren wir im Grünen. Wir setzten uns auf eine Bank. Nun fing sie auch an, von sich selber zu erzählen. Sie ist Kunststickerin und keine Eltern mehr. Sie deutete an, dass irgendeine Liebesgeschichte, die aber scheint auch zu Ende zu gehen. Haben Sie ihn sehr lieb, fragte ich. Sie schaute zu Boden. Ja, sagte sie. Freilich. Es ist auch viel Gewohnheit dabei, setzte sie hinzu. Und dann plötzlich, nun, Sie haben ja gewiss auch einen Schatz. Ich wollte den Schatz nicht ganz ableugnen, das hätte mir entschieden geschadet. Und so plauderten wir im grünen Wald, und es war so schwül, so schwül. Endlich, nach dem langen Plaudern, kam das Schweigen. Sie saß ganz nah an mich gerückt, was dieser süße Mädchenleib für einen wohligen Duft ausströmte. Das ist so nett von diesen kleinen Vorstädtlerinnen, dass sie immer so saniert sind. Ich zog sie an mich. Dann küsste ich ihre Wangen, ihren Mund. Sie sagte aber und küsste mich wieder. Für alle Fälle sagten wir uns du. Es ist nicht zu schildern, wie gut aufgelegt wir waren. Sie behauptete, dass ihre geheime Sehnsucht stets ein Dichter gewesen sei. Und meine, ich war großartig und behauptete, meine Sehnsucht war überhaupt nur sie. Gerade sie, gerade diese kleine, süße Peppi, die Sonntag, den so und so 4. Juni, über die Währinger Linie spaziert kam, mit einem Sonnenschirm und einem Strohhut. Und wie die Zeit verging, es begann schon zu dämmern. Also was nun? Na, zusammen nachmalen, natürlich. Aber vor 10 wollte sie jedenfalls zu Hause sein. Also jetzt ging sie in ein Gasthaus, das gleich am Ausgang des Waldwegs lag. Eins dieser kleinbürgerlichen Wirtshäuser, welche ich sonst zu fliehen pflege. Aber wie hübsch war das alles heute. Es war nun ganz dunkel und wir saßen im tiefen Schatten. Eine Art von Zärtlichkeit überkam mich. Eine Art von Mitleid, könnte ich sogar sagen, das ja eigentlich immer in der Zärtlichkeit steckt. Sie erzählte mir von ihrem Heim. Kleines Zimmer im 3. Stock, Aussicht über die Höfe, ein sehr einfaches Zimmer natürlich. Nur eines darf nie fehlen, Blumen. Endlich gingen wir. Sie hing sich in meinen Arm. Wie spät ist's denn? Fragte sie. War 9:30. Vor dem Gartentor standen Einspänner, wir stiegen ein. Sie wollte sich durchaus nur bis an die Währinger Linie fahren lassen, in deren Nähe sie wohnt, will durchaus nicht mit dem Wagen in die kleine Gasse vorfahren, wegen der Nachbarn und wegen des Hausmeisters. Na, und wohl auch wegen des Emil, meinte ich. Sie lag mehr im Wagen, als sie saß, hielt den Strohhut auf dem Schoß und ihr Kopf mit den duftenden Haaren lag auf meiner Schulter. Mit dem Emil ist's aus, sagte sie. Sie ist eigentlich schon wochenlang aus. Er will ja nichts mehr von mir wissen. Und es ist auch ganz gescheit. Und wenn du mich überhaupt wiedersehen willst, so red vom Emil nichts mehr. Ich frag dich auch nicht. Und nun schwieg sie, und so fuhren wir weiter, und ich streichelte ihre Wangen. In einer Viertelstunde waren wir bei der Linie, da stiegen wir aus. Ich wollte sie bis zum Haustor begleiten. Was fällt dir ein, rief sie, jedes Kind kennt mich ja da. Und sie gibt mir einen Kuss und lässt mich stehen und läuft davon. Sehr wohlgelaunt spaziere ich nach Hause. Zuerst aber setzte ich mich in ein Kaffeehaus draußen, um einen Schwarzen zu trinken. Denn in meinem Aufzug konnte ich unmöglich ins Kremser oder Imperial. Also da saß ich und hatte das behagliche Gefühl, wie man es vor einer neuen Liebe hat. Und freute mich auf die Küsse vom Morgen und auf alles andere, was morgen oder, wenn's schlimm ist, übermorgen kommen wird. Dieses Morgen ist heute. Und da es nun hohe Zeit geworden, meine Maske umzutun, geliebter Freund, beschließe ich diesen langen Brief und freue mich, bald wieder von dir zu hören, Alfred. Jugendlicher Liebhaber. Meine liebe Helene, ich habe die Rollo heruntergelassen, sitze im Negligé da, um dir ganz in Ruhe eine große Neuigkeit schreiben zu können. Hast du meinen Brief bekommen? Na, dann weißt du auch, was mir so die letzte Zeit durch den Kopf gefahren ist und wie ich plötzlich gar keine Freude mehr an den Trarereien gehabt habe. Nein, habe ich mir gedacht, schön soll er sein, der Nächste, aber nur um Gottes Willen nicht nobel. Und ich möchte wieder einmal so ein liebes kleines Abenteuer haben wie früher einmal. Also denk dir, da komme ich so nach und nach auf die Idee, ich zieh die alte Peppi wieder einmal an und nehme mir aus meinem Kasten ein Cartoon-Kleid, was ich vor ein paar Jahren einmal in einer Stubenmädelrolle getragen habe, setz mir einen einfachen Strohhut auf, kurz richt mich so à la Mädel aus der Vorstadt her. Die Lina hat ein über das andere Mal ausgerufen, nein, so schön, aber so schön. Und ich selbst, wie ich in den Spiegel geschaut habe, war ganz zufrieden. Im Übrigen lasse ich mich in dem ganzen Kostüm fotografieren und schick dir ein Bild. Ich ziehe mir es sowieso noch ein paar Mal an, wie du gleich hören wirst. Gestern Sonntag habe ich das erste Mal angehabt. Und mein fester Vorsatz war, heute zwicke ich mir einen auf. Aber einen fürs Gemüt. Ich gehe durch die Währinger Straße, rein zufällig, es hätte ebenso gut die Alser Straße sein können. Und unter meinem Sonnenschirm schaue ich mir die Leute an. Na, ich muss dir sagen, im Anfang habe ich fast die Lust an der ganzen Geschichte verloren. Endlich komme ich zur Linie, schon sehr schlecht aufgelegt eigentlich. Da steht ein junger Mann bei einer Laterne angelehnt. Der schaut mich an, so mit einem gewissen, naiven, bewundernden Blick. Mein erster Eindruck war, der wartet auf wen. Mein zweiter, der ist ein hübscher Kerl. Künstler, das war ganz klar. Brauner, samtener Rock, fliegende Krawatte. Absolut nicht elegant, aber einen hübschen, wohlgepflegten Teint, kleinen Schnurrbart, sehr nette Haltung. Das wär's, was ich brauchte. Na, denk ich mir, einen Versuch ist er wert. Ich tue also auch, als wenn ich auf wen warten möchte, spazier auf und ab, endlich gehe ich weiter. Er mir nach und spricht mich an. Ich muss dir sagen, es war mir sehr angenehm. Ich war nur ein ganz kleines bisschen grob. Dann habe ich ihn neben mir gehen lassen und die ganze Geschichte hat sich gemacht. Natürlich habe ich mit meiner Vermutung recht gehabt und er war riesig erstaunt, wie ich ihm aufs Gesicht zugesagt habe, dass er ein Dichter ist. Er hat eine wunderbar angenehme Art zu reden. So weich, so einschmeichelnd. Dabei immerfort mit einer gewissen Hochachtung. Er hat sicher schon viel erlebt und in der letzten Zeit muss ihn eine Schauder voll zum Narren gehalten haben. Oder ich verstehe mich gar nicht mehr auf die Männer. Reichtum. Also Reichtum habe ich bei dem nicht zu fürchten. Und die Soupers beim Sacher sowie brillante Geschenke sind ausgeschlossen. Na, und über das, was ich ihm erzählt habe, war er ganz gerührt. Du hättest es aber auch nur hören müssen. Eine Räubergeschichte von einem Liebhaber, der mich nicht mehr gern hat, von einer alten Tante, mit der ich mich überworfen habe, und von einem kleinen Zimmer und was ich für eine arme, brave Person bin und alles Mögliche. Denk dir, zu Fuß sind wir hinaus nach Bötzleinsdorf und im Wald sind wir stundenlang gesessen und ich habe mich keine Minute gelangweilt. Und wie er mich auf der Bank im Arm gehalten und geküsst hat, da habe ich eine so angenehme Empfindung gehabt wie schon lang, lang nicht. Ich weiß nicht, was ich alles im Stand gewesen wäre, wenn es nicht helllichter Nachmittag gewesen und jeden Moment Leute vorbeigegangen wären. Eigentlich habe ich so eine Art Rührung gehabt. Es ist mir eingefallen, was so ein armer Schriftsteller alles durchzumachen hat, der noch dazu sein halbes Einkommen für seine Mutter aufbraucht und natürlich von den Konkurrenten verfolgt wird und angefeindet. Am Abend waren wir in einem kleinen Gasthausgarten und da war er von einer Zärtlichkeit. Und die Augen, sein Blick allein hat mich um Jahre jünger gemacht und dabei diese Bescheidenheit. Ich war ganz froh, dass er so bescheiden und still geblieben ist den ganzen Abend. Es war eigentlich schön. Ich glaube, er hätte seine Braut nicht anders behandeln können wie mich. Wunderschön ist es auch gewesen, wie wir ihm komfortabel nach Haus gefahren sind. Ob du mir es glaubst oder nicht, es wäre mir schrecklich gewesen, wenn er jetzt zudringlich geworden wäre. Aber kein Wort davon. Nur um mein Rendezvous hat er mich gebeten für den nächsten Tag. Das war alles. Und bei der Linie bin ich aus dem Wagen gesprungen. Nämlich für ihn wohne ich da in irgendeiner Seitengasse im vierten Stock. Mindestens eine Viertelstunde habe ich zu Fuß rennen müssen, bis ich einen Fiaker gefunden habe. In meiner Wohnung war mir ganz merkwürdig zumut. Wie umgewechselt. Und dann das besondere Glück, dass er nicht nur ein armer Teufel ist, sondern auch ein Dichter, ein Künstler. Siehst du, das wird einmal eine Komödienspielerei sein, von der ich was hab. Ich muss aufhören zu schreiben, denn in einer Stunde trete ich wieder auf. Es küsst dich deine treue Josephine. Mein lieber Theodor. Wie lange habe ich dir nicht geschrieben? Einen Tag oder acht oder einen Monat oder eine halbe Jugend lang? Und ja, mein lieber Theodor, ich lebe ein zärtliches Idyll, denn ich fühle nicht mehr, dass ich es spiele. Wenn ich des Abends den breiten, weichen Hut und den Samtrock nehme, so ist mir, als könnte es gar nicht mehr anders sein. Und wenn ich mit dem süßen Geschöpf ins Freie hinausspaziere und Arm in Arm mit ihr weit draußen an der Grenze der Stadt oder im Wald herumflaniere, dann weiß ich kaum mehr, dass es lauter Lügen sind, die ich ihr von mir erzähle. Denn die Hauptsache ist ja doch wahr, dass ich mich nämlich seit einer unsäglich langen Zeit nicht so wohl befunden wie jetzt. Ja. Es ist wieder einmal die Jugendliebe. Weißt du, dass ich zuweilen glaube, ich bin die letzten Jahre verkleidet durch die Welt gegangen und habe jetzt die Maske abgelegt? Ich begreife selbst nicht, was mir für Worte über die Lippen kommen, wenn ich mit ihr bin, und was für Stimmungen mich einhüllen. Was das für Stunden sind abends auf dem Land. Und neulich einmal am Morgen, als wir irgendwo, nicht weit von Wien, aber in einem jener Orte, wo nie ein Wiener hinauskommt, in einem kleinen Gasthof erwachten und durchs Fenster herein, ein himmelblauer Tag lachte, wie wir uns den Tisch in den kleinen Obstgarten rücken ließen und unseren Kaffee tranken, während der Morgenwind leise durch die Bäume rauschte. Liebste Helene, nein, was hab ich über deinen Brief lachen müssen? Ja, wenn du eine solche Angst um mich hast, da traue ich mich ja kaum mehr, dir was zu schreiben. Aber ich riskier's. Ich bin verliebt. Er ist ein so süßer Kerl. Hast du schon einmal ein Verhältnis mit einem Dichter gehabt? Ich meine mit einem wirklichen, nicht mit einem, von dem die Stücke oder die Operetten aufgeführt werden, sondern mit so einem, der nichts ist und nichts hat und wahrscheinlich nichts wird. So mit einem echten Dichter, der Gedichte macht und einen anschwärmt. Ah, das ist doch eine eigene Rasse. Von der Liebe will ich ja gar nicht reden, aber die Hochachtung. Wenn wir mitsammen am Abend spazieren gehen, da ist's rein als wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Neulich haben wir einmal eine Nacht auf dem Land verbracht und da hat's uns so gut gefallen, dass wir beschlossen haben, auf eine Woche oder zwei uns ganz in die Einsamkeit zurückzuziehen. Hoffentlich wird was daraus. Ich habe nur eine Angst, dass er sich das Geld dazu irgendwo ausleihen muss. Denn wie der Mensch kein Geld hat, das ist geradezu komisch. Ich merk's ihm an, wie wohl es ihm tut, wenn ich ihn von großen Ausgaben zurückhalte. Wie zum Beispiel, jetzt wirst du lachen, von einem Komfortabel. Ich kann ihm natürlich nichts antragen, das wäre gefehlt. Ich, die arme Kunststickerin. Oh, du wärst erstaunt, wenn du meine Lebensbiografie kennen möchtest. Na, ich war doch schon früher verliebt und habe oft gelogen, aber so viel gelogen noch nie. Manchmal denke ich mir, wie ihr geschehe, wenn ich plötzlich in meiner wahren Gestalt vor sie hintrete. Ob da nicht der ganze Zauber vorbei wäre. Ob sie nicht eben meine Maske liebt. Ich beneide dich selbst um dein Neapel nicht mehr und um deine Neapolitanerin. Heute Abend wollen wir wieder aufs Land. Da weiß ich nun wirklich nicht, was dann entzückender ist. Die zärtlichen Stunden im Wald oder die Heimfahrt. Jetzt sind wir ein paar Mal mit dem Omnibus vom Land zurückgekommen. Natürlich, weil es billiger ist. Und ich sollte nicht so viel Geld ausgeben, sagte sie neulich, als ich wieder einen Einspänner nehmen wollte. Nach dem, was sie vor mir erlebt, frag ich sie wenig. Mir genügt die Empfindung, dass ich eine Art Erlösung für sie bedeute. Ich wollte gar nicht, dass sie gar nichts zu vergessen hätte. Da wäre sie ja nicht die, welche ich eigentlich suchte. Nein, ich wollte nicht das Mädchen, das ich verführe und das mir nachweint. Nein, eines ihrer reifen Erlebnisse will ich bedeuten, aber das Beste, dass sie weder sich noch mir einmal vorzuwerfen hat. Ich werde eines Tages aus ihrer Existenz verschwinden, wie ich gekommen bin. Wie ich fühle, dass das Ende kommt, reise ich ab und schreibe dann von da oder dort, aber ohne ihr zu sagen, dass ich eigentlich eine Komödie gespielt. Ich werde ein schöner Traum für sie gewesen sein, aber genug. Du hörst bald wieder von mir, vielleicht nicht von Wien aus, denn wir haben die Absicht, uns auf ein paar Tage aufs Land zurückzuziehen, ganz in die Einsamkeit. So verliebt war ich noch nie. Freilich, so rührende Sachen wie er mir, kann ich ihm nicht erzählen. Das lässt sich eben nicht erfinden. Ich bin zu faul zum vielen Schreiben. Aber wenn wir wieder einmal beisammen sind, muss ich dir die ganze Geschichte erzählen, wie es ihm in Berlin ergangen ist. Ich bin wirklich so froh, dass ich ihn ein bisschen glücklich machen kann, nachdem ihm die Menschen und besonders die Weiber so schändlich mitgespielt haben. Na, Helenscherl, hab keine Angst. Der ist auch viel zu gewissenhaft, als dass er mein Los an sein Ungewisses ketten möchte. Denn er redet oft von seinem ungewissen Los und wird ganz traurig. Und ewig habe ich ja doch noch nie geliebt. Und deine Angst, liebe Helene, hat keinen Sinn. Schön wär's freilich, aber sein ganzes Leben kann man doch nicht im Omnibus vom Land hereinfahren. Also leb wohl für heute und grüß mir den Lixl. Und sag ihm nichts von der Geschichte. Es ist wegen später. Mein lieber Theodor, Schau dir den Poststempel nur genau an. Du weißt doch nicht, woher der Brief kommt. Erstens ist hier keine Post. Den Brief holt der Bote ab. Wir sind kaum 2 Stunden von Wien und doch so versteckt, als wären wir 100 Meilen weit. Ein gemütliches Gasthaus, seitab von der Landstraße im Wald, eigentlich zu einer Mühle gehörend, einsam, Leute vom Land kehren zuweilen ein. Gewöhnlich aber sind wir ganz allein. Und am Mittag setzt sich höchstens der Wirt an unseren Tisch. Den halben oder ganzen Vormittag sind wir dann im Wald oben, liegen zusammen auf einem grauen Plaid, schauen in die Luft und atmen den süßen Frieden ein. Ja, wir haben uns sehr lieb, denn wie du zugeben wirst, man muss sich sehr lieb haben, um es in einer solchen Einsamkeit auszuhalten. Am Nachmittag sind wir gewöhnlich lang auf unserem Zimmer und da schläft sie. So ein Moment ist jetzt zum Beispiel. Und ich habe mich ans Fensterbrett gesetzt und lasse den Duft vom Wald her auf mich niederwehen, was eigentlich auch die einzige Unterhaltung ist, die man hier haben kann. Was mich ein bisschen geniert hat, dass mein Zimmer gemalt und nicht tapeziert ist. Das ist unangenehm, wenn man so mit der Hand über die Mauer fährt. Aber ländlich ist es und außerdem sind wir ja so wenig im Zimmer. Wir haben ja den Wald. Mit einem Wort, es ist eine sehr glückliche Zeit, die wir hier verleben. Tut wirklich weh, wenn man denkt, dass es da ein Ende, einen Abschied gibt. Sie bewegt sich. Ich muss diesen Brief schließen. In ein paar Minuten wird sie wach sein und mich fragen, was ich heute gedichtet. Denn während sie schläft, dicht ich angeblich. Ja, ich habe es am ersten Tag wirklich versucht, um mir eine Freude zu machen. Aber du, das ist wirklich schwer. Aber es geht nicht. Sie ist jetzt schon ganz gekränkt, dass sie einen Dichter zum Geliebten hat und noch immer, sie schlägt die Augen auf. Leb wohl, dein Alfred. Meine gute Helene. Nur in Eile, denn ich bin keine Sekunde allein. Wir sind auf dem Land, ganz verlassen. Wir haben uns noch immer ungeheuer gern. Und deshalb sind wir ja aufs Land herausgezogen, wo wir ganz ungestört sind und unserer Liebe leben können. Es ist ein wahres Glück, dass wir uns so lieb haben. Sonst müssten wir vor Langeweile rasend werden. Aber er ist ein süßer Kerl. Wirklich. Und ich fühle, es tut ihm so gut, nach allen seinen Schicksalen sich da erholen zu können in der Waldeinsamkeit. Mir tut er nur leid, dass er so gar kein Geld hat. Denn eigentlich stelle ich mir wunderschön vor, mit ihm zu reisen. Das wäre so eine Überraschung, wenn ich plötzlich mit meinem Dichter bei euch in Paris auftauchen möchte. Geliebt werden und lieben. Das ist das wahre Glück. Da gefällt es einem überall. Da hält man es auch in der Wüste aus. Davon bin ich fest überzeugt. Nur regnen dürft's nicht, das muss ich schon sagen, denn da muss es hier trostlos sein. Leb wohl, viele Küsse. Deine Beppi. Mein lieber Theodor, wieder in Wien, seit 2 Tagen nämlich. Wir waren eine ganze Woche draußen und wenn ich jetzt so daran zurückdenke, so muss ich wirklich sagen, es war sehr hübsch. Nur am letzten Tag war es etwas ungemütlich. Stell dir vor, einen Guss von morgens bis abends. Daher war es wohl auch der letzte Tag. Oh, sonst, aber denk dir nur so stundenlang in dem miserablen Zimmer beim Fenster stehen, sich nicht hinausrühren können, abscheulich. Da fassten wir den Entschluss, heimzufahren. Es war ja wunderschön, das steht fest. Es war, nein, es ist und wird sogar hoffentlich noch lange sein, wie du sofort begreifen wirst. Eines wurde mir nämlich da draußen klar. Dass sich die Geschichte mit den liegenden Kragen und dem Omnibus und den Versuchen zu dichten auf die Dauer unmöglich halten würde. Auch das dritte Glasfahren ist nicht meine Schwäche. Also jetzt hör mal. Wie wir am Abend nach Wien hineinfahren, riskiere ich's und nehme Billets 1. Klasse. Ja, das Gesicht von dem Mädel hättest du sehen sollen. Wie nun der Zug hält und ich sie vorbeiführe an allen Wagen ruhig zu einem 1. Klasse, der natürlich leer war. »Ja, was machst denn?« ruft sie. Ich ungefähr in dem Ton, als wenn ich ihr ein Fest geben wollte. »Komm nur, komm nur!« Und nun sitzen wir mit einem Mal in dem behaglichen, samtenen Fauteuil mit den weißen Spitzenüberzügen und sie schaut sich nur so um. In dem Moment war sie das echte Vorstadtmädel, das in den Salon kommt. »Ja, was fällt dir denn ein?« ruft sie aus. Aber statt zu schmollen, wie ich's eigentlich für den ersten Moment erwartet, fällt sie mir um den Hals, küsst mich ab und springt wie ein kleines Kind in dem Coupé hin und her, sodass sie schließlich, wie sich der Zug stark bewegt, in meine Arme sinkt. Jetzt konnte ich schon mutiger sein. In Wien am Bahnhof, ich riskier's und nehm einen Fiaker. Sie sah mich an und sagte mir, »Ja, bist du verrückt?« Ich glaubte, eine Erklärung versuchen zu müssen.

Anfangs kann ich sein Gesicht nicht recht ausnehmen, wie er aber dann knapp an meinem Wagen vorbeikommt. Ja, ich trau meinen Augen nicht, ist er's. Er, mein Dichter, der elegante Herr. Und aus dem Fiaker dort ist er ausgestiegen. Ja, zuerst verschlagt es mir die Räte und ich lass ihn vorbeigehen. Aber er dreht sich gleich um, als hätte er nur vergessen, in den Wagen hineinzuschauen, in dem ich sitz, und macht große Augen und sagt nur, ja, Peppi. Und ich, Alfred, Alfred. Und dann fangen wir laut zum Lachen an, aber so zum Lachen, dass die Leute stehen geblieben sind. Und dann er, ja, ist's denn möglich, Peppi, Peppi. Weißt du, Helene, froh waren wir zwei, das kann ich dir gar nicht beschreiben. Und dann lässt er mich aussteigen, schickt meinen Wagen fort und wir steigen in den seinen ein. Ohne eigentlich noch ein vernünftiges Wort gesprochen zu haben. Und wie wir im Fiaker sitzen, indessen ist's fast ganz dunkel geworden, sagt er, ah, das ist aber die reine Operette. Ah, das ist aber die reine Operette. Und wiederholt es 10-mal. Der Kutscher schaut herein zu uns mit einem fragenden Gesicht. Ja, richtig, ruft mein falscher Dichter. Wohin fahren wir denn? Und ohne zu warten, was ich sag, in den Prater. Und jetzt, im Fahren, ist das Erzählen angegangen. Also denkt ihr, dieselbe Komödie wie ich ihm, hat er mir vorgespielt. Wir haben uns gegenseitig die schönsten Komplimente gemacht. Einen leisen Verdacht habe ich zwar immer gegen ihn gehabt. Im Prater war es wunderschön. Bis zum Lusthaus sind wir gefahren. Und da sind wir die ganze Geschichte von dem Sonntag an, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, so zum Spaß wieder durchgegangen. Und dann, um 9, sind wir auf den Konstantinhügel hinauf. Es sind jetzt wenig Leute mehr in Wien. Die meisten, die oben gesessen sind, waren Fremde. Wir haben uns in einem Zelt ein nobles Souper auftragen lassen, wie schon lange nicht. Und riesig lustig sind wir geworden. Beim Champagner hat er mir versprochen, dass wir zusammen nach Dieppe fahren. Und das ist für dich eigentlich das Wichtigste. Denn ich hoffe bestimmt, dass du auch mit dem Deinigen hingehst. Und dann werden wir wohl auch nach Paris kommen. Überhaupt glaube ich, der ist eine gute Akquisition. Und wenn du jetzt noch bedenkst, dass ich ihn wirklich gern habe, so bin ich bei meiner kleinen Komödie wirklich auf die Kosten gekommen. Ach, wenn ich mich erinnere, dass ich ihn noch vorgestern für einen Dichter gehalten habe. Mit dem Souper auf dem Konstantinhügel will ich meinen Brief an dich beschließen. Denn wie wir nach Haus gefahren sind, bin ich von dem vielen Champagner an seiner Brust beinahe eingeschlafen. Also leb wohl, meine gute Helene. Erwarte keinen Brief von mir. Ich werde dich telegrafisch avisieren, wann ich abreise. Es küsst dich deine Josephine. Mein lieber Freund im fernen Neapel, die Koffer sind gepackt. Ich reise ab, nicht allein. Sende deine Briefe nach Dieppe. Ich will dir nur das in Kürze melden. Von dort erfährst du, was mit mir geschehen ist seit 5 Tagen. Heute habe ich keine Zeit dazu. Das Abenteuer mit der kleinen Stickerin ist aus. An jenem Abend, wo ich meine Maske abwarf, ging es zu Ende. Wir haben damals viel gelacht. Denn sie hat mir eine ähnliche Komödie vorgespielt wie ich ihr. Oh, Theodor, sie hat ebenso wenig je gestickt, als ich je gedichtet habe. Sie ist Toiletten vom 500 bis 1000 Gulden und Hüte um 80 gewohnt. Sie hat Brillanten und Perlen. Sie hat eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich. Ich fahre mit ihr nach Dieppe und zahle ihre Rechnungen. Ich halte sie aus und übermorgen wird sie mich betrügen. Halte mich für keinen Optimisten, weil ich übermorgen sage. Auf der Eisenbahn ist ja wirklich keine Gelegenheit. Die kleine Komödie ist aus, wie du siehst. Aber aus dem Trauerspiel, das sich entwickeln könnte, werde ich mich rechtzeitig zu flüchten wissen. Nach Schluss des ersten Aktes, Szene Dieppe, werde ich lächelnd hinter den Kulissen verschwinden. Dein Alfred. Zum 85. Geburtstag von Michael Heldtau brachten wir Die kleine Komödie von Arthur Schnitzler mit Christiane Hörbiger und Michael Heldtau. Eine Produktion aus dem Landesstudio Salzburg aus dem Jahr 1979. Bearbeitung und Regie Klaus Gmeiner. Morgen liest Michael Heldtau in Du holde Kunst Gedichte unter anderem von Josef von Eichendorff, Christine Buster und Friedrich Hebbel. Jedes Ding hat seinen Glanz, ist der Titel dieser Sendung. Und um 14.05 Uhr können Sie Autobiografisches von Michael Heldtau hören, in der Reihe Menschenbilder. Ein abschließender Hinweis, Informationen zu unserem kleinen Programmschwerpunkt für Michael Heldtau finden Sie auch auf unserer Spezialseite im Internet unter oe1.orf.at/lesen. 15 Uhr. Ö1 Nachrichten.